zu viel. Nimmst nur, was du brauchst. Weißt du zu wissen, von was der wie viel? Es braucht nicht viel. Fragt sich nur, wie viel. Nimm einfach nicht zu viel, wenn nicht zu wenig hast. Müsste das so sein, dass wir spüren, was wir.